Die letzten sechseckigen Kunststoffplatten werden im Eingangsbereich verlegt. Auf den Sandwegen liegen Alubohlen, auf vielen Rasenflächen Plastikplanen. Lkw mit Kran installieren Lichtmaste, über die Baumwipfel ragen Bühnen groß wie Mehrfamilienhäuser und hinter kilometerlangen Bauzäunen reihen sich Hunderte von Dixi-Klos. Sigrid Schubert erkennt ihren Park nicht mehr wieder. Ein Gartendenkmal. Gerade erst wurde es für über 13 Millionen Euro restauriert. Ich denke, hier wird Chicago aufgebaut. Hier ist ja wirklich eine Maschinerie zugange. Die haben so lieb angefangen. So Lollapalooza ist schon so ein lieber Name. Ne? Hört sich so süß an. Ökologisch und dann sind es doch bloß Chemietoiletten. Und dann, ja, und wir machen ja alles wieder gut und wir machen ja alles wieder so schön. Also die Rasenflächen sind ja zum Teil jetzt schon ein paar Tage mit Matten belegt. Ne? Und darunter ist nach 3 Tagen ist der Rasen denn tot. Die Mitte 70-Jährige ist den Tränen nah. Sie wohnt am Rande des Parks und betreibt für Kinder das kleine Puppentheater Grashüpfer mittendrin. An Ordnern und Absperrungen vorbei kämpft sie sich nun vor zu ihrer winzigen Bühne. Aus offensichtlichen Gründen fallen alle Vorstellungen am 9. und 10. September aus. Steht auf einem Schild an der Tür. Seit hier aufgebaut wird, bleiben die Besucher bereits aus. Aber was bedeuten schon ein paar tausend Euro Verlust für ein Puppentheater, wenn rundherum ein Millionengeschäft winkt? Monatelang hat Sigrid Schubert mit ihrer Bürgerinitiative gegen das Festival gekämpft, auch vor Gericht, erfolglos. Lollapalooza sei einfach zu wichtig für Berlin. Die drahtige Dame muss da fast ein bisschen lachen. Berlin braucht nicht Lollapalooza, sondern Lollapalooza braucht Berlin. So rum ist es nämlich. So eine hippe Stadt wie Berlin ist ja eine schöne Marke. Berlin wird Partystadt. Ja, und die Sorge von vielen ist, die so ein bisschen weiter denken, ist ja, dass der Berliner Bürger nicht mehr weiß, wo er sich erholen kann. Und jetzt kommt jemand und besetzt den ganzen Park. Sie selbst wird das Wochenende in einem Hotel verbringen. Der Veranstalter muss dafür die Kosten tragen. Eine Auflage der Genehmigungsbehörden. Wer für einen Umzug zu alt oder krank ist oder sich nicht selber darum gekümmert hat, hat Pech gehabt. Eine der Bühnen steht direkt gegenüber von Sigrid Schuberts Wohnung. Und ich habe Katzen. Und meine armen Katzen. Ich habe jetzt heute schon mir vom Tierarzt schon so ein Beruhigungspulver geholt. Hoffentlich fressen die das. Und was soll ich denn machen? Die hören doch alle noch viel mehr als Menschen. Die haben doch alle viel feinere Ohren. Die Hotelunterbringung ist ja sogar mit Tier, aber ich kann meine Katzen nicht mitnehmen. Das ist für die ein größerer Stress, als wenn sie das, glaube ich, sich verkriechen und aushalten. Nur ein paar Meter weiter hat man sich entschieden, auch auszuhalten. Es gab ja auch keine Alternative. Das Geburtshaus am Treptower Park hat nach zähem Kampf jetzt ein Recht auf eine freie Zufahrt und Parkplätze vor dem Haus. Dann ja, leg ab und komm erst mal rein, bitte. Annika Gerstenberg ist hochschwanger, kommt noch mal zur Vorsorge. Der errechnete Termin für ihr Kind ist Dienstag. Meine Hebamme hat auch schon gesagt, ich soll einfach mal mit dem Kind sprechen und sagen, es darf jetzt vorm Wochenende kommen oder danach, aber es muss ja nicht hier den Trubel rundherum jetzt am Wochenende mitbekommen. Also. Heute fährt sie noch mit dem Fahrrad nach Hause. Vom Geburtshaus aus unter einem steinernen Torbogen hindurch, dem Eingang zum russischen Ehrenmal. Ewiger Ruhm den Helden, die für die Freiheit und Unabhängigkeit der sozialistischen Heimat gefallen sind, steht da in Stein gemeißelt. Nur die Rasensprenger stören die Stille. Noch. Am Wochenende wird Lollapalooza ein würdiges Gedenken nicht mehr möglich machen, befürchtet Manfred Mocker, ebenfalls Mitglied der Bürgerinitiative. Neben diesem Ehrenmal, wo man die Gräber von den Soldaten beschallt, die Berlin befreit haben, das ist eigentlich eine nationale Frage, dass eigentlich jeder Deutsche, egal ob er nun persönlich da jetzt noch Schuld haben kann oder nicht, aber dennoch mit gesenktem Kopf hier lang geht. Und sagt, das ist passiert mit Deutschen. An diesem Wochenende wird es ausgeblendet. 10 Botschafter von GUS-Staaten haben schriftlich protestiert, erfolglos. Immerhin ist das Denkmal jetzt extra eingezäunt und gehört nicht unmittelbar zum Festivalgelände. Nun wird es wohl Treffpunkt für die Jugendlichen, die sich keine der teuren Karten kaufen, aber die Musik trotzdem hören wollen, ahnt Manfred Mocker. Er ist enttäuscht, dass alle Kläger bis jetzt vor Gericht gescheitert sind. Die Stadt offenbar nicht genug bekommen kann vom Partytourismus. Wenn sich Berlin als Eventhauptstadt Europas aufbauen will und alle Leute anlockt mit der Prämisse, hier könnt ihr alle Tabus, die woanders existieren, übergehen, dann weiß ich nicht, ob man damit das aufbaut, was Berlin inhaltlich verkörpert.